ich durch den Alltag meine Umwelt geh und so manches Herz wie trüb und finster seh, bin ich fest entschlossen, wo ich geh und steh, Sonnenschein zu breiten aus. Sonnenstrahlen, Sonnenstrahlen wollen wir sein, ausgesandt vom König in die Welt. Licht verbreitend, Segen bringend ihm allein, bis kein Widerstand mehr hält. Warum sinken, wo ein Retter dir zur Seite? Warum zittern, wo ein Starker dich befreit? Warum weinen, wo der Heiland längst bereit, dich zu trösten alle Zeit? Ihr Müden, kommt zu Jesus, kommt geschwind, werdet heute noch ein fröhlich Gotteskind. Allen, die noch ferne in der Irre sind, rufen wir dies freundlich zu. Sonnenstrahlen, Sonnenstrahlen wollen wir sein, ausgesandt vom König in die Welt. Licht verbreitend, Segen bringend ihm allein, bis kein Widerstand mehr hält.